Das Sympathische ist hier natürlich diese ganz klare und explizite Kritik am Islam, die auch am Ende dieses Textes noch einmal deutlich wird. Die SI gibt dort eine Parole aus, mit der man heute, zumindest so man über genügend Leser oder Zuhörer verfügen würde, vermutlich eine Auseinandersetzung vom Ausmaß des sogenannten Karikaturenstreiks entfachen würde. Dort steht nämlich, unmissverständlich, es leben die Genossen, die 1959 in den Straßen von Bagdad den Koran verbrannt haben. Dem damaligen vermeintlichen Gegenspieler des Islam begegnet die SI allerdings bereits mit reichlich Naivität, wenn sie nämlich im Pan-Arabismus allen Ernstes eine Bewegung erblickt, die zum Sozialismus führen könne. Denn schon damals hätte einem ja klar sein können, und Autoren wie zum Beispiel Max Horkheimer war das auch damals schon klar, dass solch ein Sozialismus höchstens einer der Marke von Saddam Hussein oder von Muammar al-Gaddafi sein könnte. Doch nochmal zurück zu diesem Text »Zwei lokale Kriege«. Die meisten der dortigen Äußerungen in Bezug auf Israel, wie gesagt, unterscheiden sich deutlich von jenem offenen antisemitischen Pamphleten, wie sie kurz darauf vor allem in der deutschsprachigen Linken Mode werden sollten. Ich erinnere nur an die Kommandoerklärung der RAF, also der späteren RAF insbesondere, also wo noch jedes Massaker an Juden als eine heldenhafte, ja nicht nur antiimperialistische, sondern antifaschistische Tat bezeichnet wurde. Dennoch, man merkt auch in diesem Text zwei lokale Kriege bereits, allein an der Sprache, dass es hier nicht mehr um eine wohlwollende Kritik an Fehlentwicklungen in einer Gesellschaft geht, also der israelischen. So ist in zwei lokale Kriege beispielsweise nicht von notwendigen Maßnahmen der Israelis zum Zwecke des Selbstschutzes die Rede, sondern von der israelischen, Zitat, imperialistischen Expansion. Aus der Diskriminierung der arabischen Israelis wird flugs eine, wie Sie schreiben, rassistische Verfolgung. Und die Proklamation des jüdischen Staates, die ja immerhin in Übereinkunft mit der institutionalisierten Weltgemeinschaft erfolgt ist, also nach einem UN-Beschluss, wird zu einem, Zitat, willkürlichen Akt umgelogen. Ich denke, sowas reicht eigentlich bereits zur Kritik an diesem Text und deswegen muss man auch bezüglich dieses Textes keineswegs so verfahren, wie Horst Pankow das dann konkret praktiziert hat. Er zitiert nämlich aus diesem Text eine, wie er schreibt, situationistische Fantasie über die Entstehung Israels, nämlich, das ist jetzt wieder ein Zitat von der SI, die Kolonialisierung Palästinas wurde mit Rothschilds Geldern organisiert und die ersten Kibbuzim durch europäischen Mehrwert inszeniert. Und Pankow kommentiert das dann so, oder beziehungsweise die konkret, ich bin mir da tatsächlich nicht sicher, wie weit die konkret da reingepusht hat, im Klartext die Juden als Ausbeuter der europäischen Arbeiterklasse. Nun war zwar das Kapital der Familie Rothschild nicht der alleinige Grund für die Erfolge des frühen Zionismus, aber dass die jüdische Besiedlung Palästinas mit Rothschilds Geldern organisiert wurde, ist eben keine situationistische Fantasie, sondern schlicht und einfach Realität. Ja? Und zwar eine Realität, auf die man in Israel ausgesprochen stolz ist, deswegen zum Beispiel auch eine der, wenn man in Israel von sowas überhaupt reden kann, Prachtstraßen, nämlich in Tel Aviv, natürlich als Rothschild Boulevard benannt wurde, also nämlich genau um das zu ehren, diese frühen Tätigkeiten der Familie Rothschild, die also mit ihren Geldern eine ganze Reihe von Kibbuzim natürlich finanziert haben. Das heißt, an so etwas, denke ich, kann man überhaupt keinen Antisemitismus der situationistischen Internationale festmachen. Viel problematischer ist es da schon, dass die SI dem Zionismus jedes revolutionäre Potenzial abspricht. Der bürgerliche revolutionäre Charakter Israels, der ja gerade in seinem zionistischen Charakter begründet liegt, wird bei ihnen ebenso wenig thematisiert wie die zwar ungewollte, aber doch offensichtliche Nähe des Zionismus zu Walter Benjamins Vorstellung einer negativen Geschichtsphilosophie oder auch Theorie und der Revolution als Akt einer rächenden Klasse. Und diese Ignoranz ist, denke ich, eben nur möglich durch die völlige Ausblendung der Shoah. Der Vernichtungsantisemitismus verschwindet bei der SI hinter allgemeinen reaktionären Entwicklungen, wenn sie schreiben, gewiss hat ihm, also dem Zionismus, gewiss hat ihm die kontrarevolutionäre Entwicklung im letzten halben Jahrhundert Recht gegeben, aber auf dieselbe Art wie die Entwicklung des europäischen Kapitalismus Bernsteins reformistische Thesen Recht gab. Und da fragt sich nun, okay, aber wem soll man das jetzt vorwerfen? Weil das klingt ja tatsächlich so, als wenn das dem Zionismus zum Vorwurf gemacht wird. Hätten sich also Juden und Jüdinnen nach der Shoah mit dem Aufruf an das Proletariat begnügen sollen, nun wenigstens den Massenmord als Anlass zu nehmen, endlich mit Staat, Kapital, Nation und vor allem Deutschland, also eben mit der Grundlage, mit den eigentlichen Gründen, mit den gesellschaftlichen Gründen des modernen Antisemitismus ein für alle Mal Schluss zu machen, fragt man sich. Wenn man unter einer revolutionären Lösung die Etablierung der Staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft versteht, und ja, genau das wäre natürlich eine revolutionäre Lösung, hat die SI natürlich recht, wenn sie schreibt, dass die zionistische Bewegung von Anfang an, wie Sie sagen, das Gegenteil einer revolutionären Lösung dessen war, was man die Judenfrage nannte. Das Problem ist aber ja nur, dass nach 1945, also nach der Shoah, solch eine revolutionäre Lösung schlicht und einfach nicht auf der Tagesordnung stand und schon gar nicht im arabischen Raum, also wo sich zahlreiche Überlebende der Shoah eben hingeflüchtet haben, in Hoffnung darauf, dort in einer Welt, die nur mal in Staaten eingerichtet ist, ein eigenständiges nationalstaatliches Projekt ins Leben zu setzen. Gerade nicht in diesem arabischen Raum stand sowas auf der Tagesordnung, sondern ganz im Gegenteil, dort haben die mal klerikalfaschistischen, mal monarchistischen und mal sich selbst als irgendwie sozialistisch begreifenden arabischen Regimes und Gruppierungen sich ja tatsächlich angeschickt, den nationalsozialistischen Antisemitismus unter, wenn auch natürlich massiv veränderten Bedingungen fortzuführen. Zu welchen wirklich fatalen Konsequenzen die Ignoranz gegenüber der antisemitischen Ideologie führt, wird dann deutlich, wenn man jene Passagen aus zwei lokale Kriege liest, die sich mit der Situation im palästinensischen Mandatsgebiet vor der israelischen Staatsgründung befassen. Die pogromartigen Ausschreitungen nämlich der arabischen gegen die jüdische Bevölkerung in den 30er Jahren, also insbesondere von, ich glaube, 36 bis 39 war es das, was in der arabischen Geschichtsschreibung als großer arabischer Aufstand gefeiert wird. Das war in erster Linie ein mehrere Jahre andauernder Pogrom gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Die fungieren bei ihnen als bewaffneter Aufstand, der glücklicherweise gegen das anfängliche Zögern der arabischen nationalistischen Führer angezettelt worden sei. Und das Scheitern dieses Aufstandes, also eines zugleich natürlich antikolonialen, weil er sich auch gegen die Briten gerichtet hat, als aber eben auch offen antisemitischen Aufstandes, ja, wo auch nicht einfach gegen den Zionismus agitiert wurde, sondern ganz offen antisemitische Propaganda betrieben wurde,